stimmt, diese Nacht zu verschönern. Also bleib bei mir, bis wir die Vögel hören. Nur ein Lied lang und dann geh mit zu mir. Tritt in deine, meine Welt und lass mich verführen. Komm und lass uns gehen. Heute Nacht ist es vorbei. Ich lass die Sterne für euch sprechen. Heute Nacht ist Feierlei. Schön, dass es dich gibt. Lass mich jetzt nicht allein.